Blockchain-Anwendungsbereich 1. Besitz. Durch die Unveränderbarkeit einer Blockchain eignet sie sich hervorragend, um Besitz unzensierbar und unwiderruflich darzustellen. Wir starten nun in die Anwendungskapitel. Darin werde ich dir über 100 Felder vorstellen, welche durch Blockchain im Sinne einer disruptiven, das heißt das alte verdrängenden, Technologie revolutioniert werden. Die Bereiche werden nach dem Hauptvorteil sortiert, den ihnen die Nutzung einer Blockchain bringt. Selbstverständlich gibt es den Fall nicht, dass ein Bereich nur einen einzigen Vorteil nutzt. Und so fasse ich die einzelnen Felder zu knapp 50 großen Gruppen zusammen und spreche die anderen Vorteile durch Cross-Referenzierungen ebenfalls an. Jedes der folgenden 7 Kapitel beginnt mit der Erinnerung an den Vorteil, auf welchen sich die jeweilige Gruppe stützt. So auch in diesem Kapitel, dem Kapitel über den Anwendungsbereich Besitz. Wenn ich die unterschiedlichen Anwendungen bespreche, folge ich jedes Mal demselben Ablauf, der mir aus unternehmerischer Sicht sinnvoll erscheint, um dir einen möglichen Einstieg in ein besprochenes Feld zu vereinfachen. Wir starten immer mit der Problembeschreibung, denn der Anfang wird immer von einem Problem gebildet, welches durch eine Blockchain in diesem Bereich gelöst werden soll. Denke daran, eine Blockchain-Lösung ohne real existierendes Problem wird sich langfristig nicht durchsetzen. Danach kommen wir zur Lösungserklärung. Hier beschreibe ich die Blockchain-Anwendung, welche hoffentlich natürlich einer optimalen Lösung für das Problem entspricht. Drittens sprechen wir über Herausforderungen. Denn die wenigsten Lösungen wurden bereits perfekt umgesetzt. Ganz im Gegenteil. Sie alle straucheln aufgrund von irgendwelchen Challenges, welche oft gar nichts direkt mit dem Blockchain-Bereich zu tun haben. Diese zähle ich hier auf, denn oft braucht es Leute außerhalb der Community, welche eventuell eine gute Idee haben, um der Blockchain-Lösung zum Durchbruch zu verhelfen. Damit sich zum Beispiel Online-Shops durchsetzen konnten, braucht es gute Logistikanbieter für schnelle Warenauslieferungen. Nach den Herausforderungen sprechen wir viertens immer über Alternativmöglichkeiten. Wir stellen uns Fragen wie, ob die Blockchain die einzige Lösung ist, um das besprochene Problem zu beheben. Vielleicht gibt es auch noch andere. Hier geht es nicht so sehr um alternative, dezentrale Lösungen, sondern wir durchleuchten die Notwendigkeit einer Blockchain als Ganzes. Teilweise ist zur Lösung des Problems gar keine Blockchain nötig, aber Unternehmen starten eine solche nur um des Hypes willen. Und fünftens sprechen wir immer über Praxisbeispiele. Hier geht es weniger darum, einzelne Projekte in der Theorie aufzulisten, sondern vielmehr ein paar relevante Beispiele aus der Praxis zu zeigen. Nachdem der Blockchain-Bereich generell noch sehr jung ist und es sehr schwer ist, in einem so frühen Stadium zu wissen, welche Blockchain-Lösung Erfolg haben wird und welche nicht, werde ich Projektnamen tunlichst nicht explizit erwähnen, um so neutral wie möglich zu bleiben. Außerdem wirst du im Anschluss an die Anwendungskapitel noch ein kurzes, generelles Unternehmerkapitel für den Blockchain-Bereich finden, um dich über Fragen wie Mitarbeiterrekrutierung, Finanzierung und allgemeine Strategien zu informieren. Starten wir also nun mit der ersten Blockchain-Anwendung in der Kategorie Besitz, den Kryptowährungen.